Weißt du, wer ich bin? Ich bin ein Löwe, weil ich mir die Beute einfach nehme. Meine Umgebung ist Benzin in dem Feuer meiner Seele. Es ist nur wohl ein Langeweile. M. Steph an der Leine, komm ein Tag mit mir, la vida loca. Kranke Scheiße, sag ihnen, wer wir sind. Ringstraße, Cheney Ring. Touristen, die das Schloss sehen möchten, kommen mir nicht gerne hin. Früher war es warm mir, ich vermisse die Liebe heute. Meine Freunde, kaputte Kanaken und stabile deutsche Ticket für die Bahn ziehen. Ich will sitzen im Maserati, ficke Buba und der Mafia Carfri. Meine Haarfarbe schwarz, digital, vage Gras. Es ist Nebensache, ich möchte doch was aus meinem Leben machen. Lauf ins Verderben, es raubt mir die Nerven. Realität im Kopf, aber behalt den Traum in meinem Herz drin. Aber Träume verglühen wie Reste vom Joint, weshalb ich das Schlimmste erwarte und das Beste erträume. Ich wurde immer nur enttäuscht, weshalb ich nur das Schlimmste erwarte, aber mir das Beste erträume. Für die 6 zu der 9, diese zwei spucken Feuer. Heidelberger Druck hinterlassen Eindruck in Deutschland. Ich wurde immer nur enttäuscht, weshalb ich nur das Schlimmste erwarte, aber mir das Beste erträume. Für die 6 zu der 9, diese zwei spucken Feuer. Heidelberger Druck hinterlassen Eindruck in Deutschland. Sie sagen, meine Zeit ist rum, denn meine Lines sind wie Alkohol und Killen. Schluckst du meine Worte, lösen sie die Schminke in der Minne. Spuckst du meine Texte ins Gesicht von Lügnern oder Spinnern. Lassen sie all die Schminke auf leere Fresse verschwinden. Denn trotz meiner braunen Farbe kalrasiert nun laufend smarte Inhalte in Songs. Doch sind Kids mich mal auf der Straße, sagen sie nur: Oh shit, guck mal die Arme. So als hätte ich gerade eine Frau geschlagen. Denk drüber nach. Ein paar Tattoos machen aus einer Made, die nix drauf hat, kaum ein starke Löwen. Diese Vögel kritzeln immer wieder laufend harte Sprüche auf die Haut. Doch ich denk, wenn du was nicht in der Küche hast, malst du es doch nicht noch extra an die Hausfassade, oder? Also bitte guck zu, lern, Bitch. Heidelberger Druck und es wird ruckzuck gefährlich. Für ein wie mich ist zwar jeder Luxus entbehrlich, aber stolz ist giftig, müsste ich ihn schlucken, dann sterb ich. Ich wurde immer nur enttäuscht, weshalb ich nur das Schlimmste erwarte, aber mir das Beste erträumt. Für die 6 zu der 9, diese zwei spucken Feuer. Heidelberger Druck hinterlassen Eindruck in Deutschland. Ich wurde immer nur enttäuscht, weshalb ich nur das Schlimmste erwarte, aber mir das Beste erträumt. Für die 6 zu der 9, diese zwei spucken Feuer. Heidelberger Druck hinterlassen Eindruck in Deutschland. Ich wurde immer nur enttäuscht, weshalb ich nur das Schlimmste erwarte, aber mir das Beste erträumt. Für die 6 zu der 9, diese zwei spucken Feuer. Heidelberger Druck hinterlassen Eindruck in Deutschland. Ich wurde immer nur enttäuscht, weshalb ich nur das Schlimmste erwarte, aber mir das Beste erträumt. Für die 6 zu der 9, diese zwei spucken Feuer. Heidelberger Druck hinterlassen Eindruck in Deutschland.